Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 6. August 1800. Es ist schön von dir, dass du mir so viel Hoffnung gibst, dich in künftigem Jahre zu sehen, da ich jetzt darauf Verzicht tun muss. Ich zweifle nicht, dass du das Pensum bis dahin vollenden wirst, was du dir aufgegeben hast, und freue mich deines dramatischen Fleißes. Inmittelst will auch ich für die Kunst nicht müßig sein und meine ästhetischen Begriffe immer mehr berichtigen. Die Wahl deines neuen Stoffes ist sehr glücklich. Er muss ein reiches und lebendiges Gemälde geben. Shakespeare hat im ersten Teil von Heinrich dem VI. Nur wenig davon benutzt und als echter Engländer die Französin durch Talbot zu verdunkeln gesucht. Ich ließ mir Dufresnoys Geschichte der Pucelle holen, aber es ist die Arbeit eines schwachen Kopfs, der bloß Akten extrahiert hat, indessen liefert es manche Anekdoten, die von dem Geiste der Zeit ein deutliches Bild geben. Dass du dich in Ansehung der Form nicht einschränken willst, billige ich sehr. Der Zuschauer muss sehr kalt geblieben sein, wenn seine Täuschung durch solche Verstöße gegen die theatralische Wahrscheinlichkeit gestört wird, dergleichen die hergebrachten Gesetze nicht erlauben. Es wäre schlimm für dich, wenn er über der Handlung und den Personen nicht Zeit und Ort vergäße. Was treibt denn Goethe jetzt? Man hört ja gar nichts von ihm. Der 7. Band seiner neuen Schriften enthält nur wenig neue Gedichte, und die größeren Werke, wozu er Hoffnung machte, bleiben unvollendet. Auch von den Propyläen ist lange nichts erschienen. Herders Kaligone habe ich zu lesen angefangen und finde wieder den Mangel an Tiefe und Bestimmtheit in seiner Philosophie, den ich schon öfter bemerkt habe. In der Metakritik hatte er sich wirklich mehr zusammengenommen, und hier will er doch auch polemisieren. Eigentlich aber ist seine ganze Natur zu weichlich dazu. Auch ich bin für den Krieg mit dem Vandalismus der neuen Philosophie, nur muss er auf eine edle und männliche Art geführt werden. Konsequenzmachereien und Aushebung der Paradoxen, um die Laien im Publikum zu bestechen, darf man sich nicht erlauben. Das wahre Verdienst des Feindes muss anerkannt werden, aber man muss den Punkt aufsuchen, wo er auf einen Abweg geriet. Hier muss er überführt werden, dass es ihm an Klarheit, Vollständigkeit, Bündigkeit fehlte. Außer dieser Methode gibt es für mich keine befriedigende Widerlegung. Hörst du nichts von Humboldt? Nach seinem letzten Briefe sollte er bald in Deutschland sein. Gessler ist wieder auf einige Wochen nach Schlesien. Dein Körner.